Ding. Club Ding mit Florian. Einen schönen Montagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Francis Mercia, eine Stunde heute für euch an den Plattentellern. Los geht's mit Trick und Sofian Sau und Fortuna. Der Song Waki, der war für Serb eine absolute Goldgrube und natürlich auch für Sophia, das ist die Stimme, wird seitdem super oft für Vocals in der Szene gepickt. Direkt danach gibt's für euch Momoda mit Nordic Lead, Mischung aus House, Techno, Afro und ja, die ist seit 2012 fester Bestandteil in der Szene. Am Mikrofon ist der Florian, ihr hört das Clubding. Servus. Unser Ding. Clubding. Live Mix. Clubding. DJ Mix. ihr hört die Sounds of the Underground, ihr hört Sons of Maria, Whenever You Are Ready, DJ Dubo aus der Schweiz. Machen so ein bisschen, egal, aber sehr gefällige House-Tracks. Jetzt für euch Oswald mit Nachts wach. So nennt sich ein vierköpfiges Musikprojekt aus Berlin, das heute mit seiner Debütsingle Nachts wach an den Start geht. Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung hat sich dieser Track in den sozialen Netzwerken so zum heimlichen Sommerhit gemausert und ganz viel virale Hits gesampelt. So wie ein bisschen Melodic Techno und House jetzt für euch. Und danach Neil Young, Unseen und Adam Saar mit Transcend aus der Triation-Serie von Ritter Butzke Records für euch jetzt in The Mix im Clubding. won't play. We seek a higher truth, a life unstrained. In the fourth dimension under the light beam, I feel stirring of a world unseen. Ding. Thank you. Tomboy, Sintra und Murungu. Tomboy ist aus Deutschland, aber mit 19 nach Ibiza gestartet. Und da liegt es nahe, wenn man schon in der IDM-Hochburg wohnt, selbst auch Mucke zu machen. Hier in Zusammenarbeit mit dem Peruvian-American DJ-Producer Sintra. Geht safe auf jeden Fall so Richtung Afro-Tech-House-Richtung, was gerade ja sowieso total angesagt ist. Letzten Mittwoch ist diese Nummer erschienen. Für euch habe ich jetzt Ruffer Guido auflegen mit Pharmax. Geht auch so ein bisschen in die Afro-House-Richtung. Und danach gibt's Good Boys und Julia Church mit Fractures. Das ist das Grammy-nominierte britische Produzentenduo. Das meldet sich mit Fractures zurück. Kraftvolle Zusammenarbeit mit dem sehr aufstrebenden Star Julia Church. Im Clubding jetzt für euch. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. We'll be right back. two kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only five. Then we can go all night. Then we can go all night. So if you want me, tell me that I'm the one. Say that you love me too. Kisses don't come for free. So what you waiting for? Back to mine, only five. Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Thank you.

gerade Lexi und K-Paul Need Someone gehört. Die haben es nochmal richtig drauf. Geiles Sample gemacht. Carl B. und Mangatune. Housey Vocal Track mit High Energy für die Peak Time direkt da vorne dran. Flo von Tim Klein, Max Metzinger, Get Up. Peak Time Banger für den Main Floor ist am Freitag rausgekommen. Und Bless mit Kisses direkt davor. Das Clubding Sounds of the Underground in the Mix ist ready für die Mixstunde. Und Francis Meyer kommt aus Haiti und hat mit seinem Signature Sound die ganze Welt beglückt. Er hat bereits auf dem Coachella Festival gespielt. Netflix hat seine Musik genommen und er bekommt weltweiten Support von Artists wie Keine Musik, Rufus the Soul und so weiter und so fort. Und jetzt ist er eine Stunde lang für euch on the radio im Clubding. Just biri ba, voo de acauã, de flor de laranjeira. Ela é bela, ela é bela. Vem que corpo azul, um lindo baobá, campo de tuiuiu e molhar caiçara. Ela sara, ela sara. De flor de laranjeira. Ela é bela, ela é bela. Ela é bela, ela é bela. Peque, cupuaçu, mulungo, baobá, canto de tuiuiu e um olhar caiçara. Ela sara, ela sara.

It's time for Africa.